wegen Asphaltierungsarbeiten für alle Fahrzeuge total gesperrt und die A96 München in Richtung Lindau, zwischen Gräfelfing und Unterpfaffenhofen Germering und die B2 München in Richtung Augsburg zwischen Limesstraße und Germering sind wegen der Entschärfung einer Fliegerbombe, Sie haben es gerade gehört, total gesperrt. Deshalb kommt es auch bei der S5 in München zu Verspätungen und Fahrplanänderungen. Das Mittagsmagazin mit Gabi und Stefan. Und wir warten auf den großen Knall bei uns im Mittagsmagazin. Da geht die Bombe los. Street Boys und Get Down. Übrigens auch dabei auf unserem Sommerfest. Stefan, ich war jetzt immer so hässlich zu dir die letzten Tage. Ich gelb schon. Stimmt, irgendwie. Ja, ja. Heute tue ich dir mal was Gutes. Au. Ich bereite dir was Kleines vor zum Mittagessen. Ist gerade um die Zeit und da könnte ich denn so eine Kleinigkeit. Ich bin ja berühmt als gute Köchin. Astrid, wenn du mich jetzt hörst, Astrid ist unsere Kantinenchefin. Astrid, mach mir was Nettes zurecht. Und zwar ganz schnell. Ui, lieber Kantine. Wahnsinn. Also Kantinenessen ist ja unter Gourmets nicht gerade sehr beliebt. Man sieht, der Stefan ist kein Gourmet. Ja, jetzt stellen Sie sich mal vor, noch schlimmer vielleicht Krankenhauskost. Oh Gott, geht erst recht nicht. Aber was erst ein richtiger Feinschmecker ist, der muss in die Klinik gehen, denn... Dann sollte er sich begeben in die Schweinfurter Leopoldina-Klinik. Da ist nämlich gerade eine Gourmetwoche angesagt. Man höre und staune. Stefan, ob das gut geht? Ja, mit dem Kochen war es schon mal nichts beim Stefan, aber ansonsten verstehen wir uns doch, gell? Doch. Ein bisschen Musik hier. Billy Ocean. Ah, Fahrkarten. Ich fahre nämlich mit der Bahn. Zeit zum Umsteigen. Ab 2. Juni wird unser Nahverkehr attraktiver. Mehr Züge, mehr Busse, bessere Anschlüsse. Der Bayern-Takt kommt. Und jetzt sind Sie am Zug. Antenne Bayern, Radiodienst. Der schnellste Verkehrsservice. Um kurz nach 12:30. Die A96 München in Richtung Lindau zwischen Gräfelfing und Unterpfaffenhofen Germering und die B2 München in Richtung Augsburg zwischen Limesstraße und Germering sind wegen der Entschärfung einer Fliegerbombe total gesperrt. Deshalb kommt es auch bei der S5 in München zu Verspätungen und Fahrplanänderungen. Die B85 Passau in Richtung Regen ist in Höhe Abzweigung B533 nach einem Unfall total gesperrt. Und eine Meldung aus unserem Service 700. Unser Verkehrsmelder 1801 meldet. A8 München in Richtung Stuttgart zwischen Augsburg Ost und Augsburg West. Zähfließender Verkehr mit Stauungen. Vielen Dank für diese Meldung. Schneller geht's nicht mehr. Und das Wetter. Dichte Wolken und örtlich noch etwas Regen bei höchstens 12 bis 16 Grad. Nur noch ein paar Sonnenstrahlen vereinzelt. Wärmer. Wisst ihr, kaum kommt die Sonne, komme ich schon ganz durcheinander. Morgen vor allem südlich des Mains recht sonnig bei 22 bis 27 Grad. Abends Richtung Hessen und um die Alpen herum erste Gewitter. Am Samstag im Südosten anfangs Sonne, dann Schauer und Gewitter und an Pfingsten kühl mit Schauern und nur vorübergehend Sonne. Jetzt wissen wir es genau. Das Sporttelegramm mit Bernd Distel. Fußball. Halb Italien liegt sich in den Armen. Nach dem Elfmeter-Krimi gestern Abend im Champions... Das Mittagsmagazin am Donnerstag. Great Length war das. Length. TH und S ist so eine Sache. 20:01, das Warten auf den großen Knall. Vor wenigen oder in diesen Augenblick, muss man es genauer sagen, soll die große 5-Zentner-Bombe aus dem Zweiten Weltkrieg gesprengt werden. Wow, das Gebäude zittert. Rund 1500 Bewohner des Münchner Stadtteils Neuaubing mussten jetzt ihre Häuser im Laufe des Vormittags verlassen. Ganz klar, auch eine Schule und ein Kindergarten wurden geräumt. Die Evakuierten in einer Gaststätte in Neuaubing waren trotz des bombigen Ereignisses gefasst und guter Laune. Die Polizei sind ins Haus gekommen und haben überall geläutet, ne? Dass eine Bombe Ding ist. Direkt vom Bett haben sie rausgetrieben. Ich denke mal, dass da gar nicht so viel passieren wird. Das ist halt wahrscheinlich Vorsichtsmaßnahme. Ich habe ein Bier von mir, habe mein Strickzeug hier, also ich bin gut versorgt. Ich reg mich gar nicht auf. So schlimm wird es gar nicht werden, denke ich. Wir wohnen ja weiter weg. Ich war noch im Bett, ich habe noch geschlafen und dann hat es geklingelt bei mir. Die Polizei kam, hat gesagt, dass eine Bombe gefunden worden ist und die müsste entschärft werden. Wird nicht entschärft, also kann man nicht und die muss man sprengen. Gesagt, also was machen wir jetzt? Und die haben gesagt, also ich soll mein Haus verlassen, entweder ins Wienerwald drüber oder in eine Schule hinten. Und so bin ich halt raus aus der Wohnung. Bombige Stimmung da. Tja, hätten wir das nicht in Unterföhring haben können, hätten wir frei gehabt jetzt. There used to be a gray tower alone on the sea. You became the light on the dark side of me. Love remains a drug that's high and not the hill. But did you know that when it snows, my eyes become large and the light that you shine can't be seen? Baby, I can bring you to a kiss from a rose on the grave. Ooh, the more I get of you, stranger it feels, yeah. And now that your rose is in bloom, a light hits the gloom on the grave. A man can tell you so much he can say. You remain my power, my pleasure, my pain, baby. To me you're like a grown addiction that I can't deny. Won't you tell me, is that healthy, baby? But did you know that when it snows, my eyes become large and the light that you shine can't be seen? Baby, I can pay you to a kiss from a rose on the grave. Ooh, the more I get of you, the stranger it feels, yeah. Now that your rose is in bloom, a light hits the gloom on the grave. So much a man can tell me, so much he can say. You remain my power, my pleasure, my pain. To me you're like a grown addiction that I can't deny. Now won't you tell me, is that healthy, baby? But did you know that when it snows, my eyes become a large and the light that you shine can't be seen? Meter bei der Mineralbrunnen AG in Bad Überkingen selber. Also, ab mit der Post. Ich bin der Hackelschorsch. Eine Sendung mit zwei Doofen ist das Mittagsmagazin. Mit dem blöden Ofiroski und der schönen Fischerin. Kennen Sie dieses Gefühl? Dieses Gefühl, einfach ungerecht behandelt zu werden? Kennen Sie das? Billy Joel. Unter Pfaffenhofen, Germering und die B2 München Richtung Augsburg. Zwischen Limesstraße und Germering sind wegen der Entschärfung einer Fliegerbombe total gesperrt. Sie haben es in den Nachrichten gehört. Deshalb kommt es auch bei der S5 in München zu Verspätungen und Fahrplanänderungen. Die B85 Passau in Richtung Regen ist zwischen Höhe Abzweigung B533 ist in Höhe Abzweigung 533 nach einem Unfall total gesperrt. Das Mittagsmagazin mit Gabi Fischer und Stefan Ofirowski. Wie Sie vielleicht wissen, wird seit geraumer Zeit Aldi erpresst. Nun ist tatsächlich etwas passiert. Es wurde in einem Joghurt etwas gefunden und wir haben uns umgehört bei Verbrauchern, was sie dazu sagen und ob sie eventuell Angst haben, jetzt Produkte bei Aldi einzukaufen. Das Ganze gleich. There's no place for you in my heart. I don't need you. Leave just a picture of you on my wall. It's not a memory. You say that I can do without you. Oh, but you're wrong this time. Give me your number to call. But don't you think that I want you back in my home? Oh no. It ain't my beating heart that beats for you. I guess it's just your fantasy. It ain't my beating heart that bleeds for you. It's not for you. No, Antenne Bayern, das Mittagsmagazin mit den besten Hits aus den 70ern, aus den 80ern und aus den 90ern, aus dem Jahr 91. Ten Sharp, Ain't My Beating Heart. Sie haben es wahrscheinlich in den Nachrichten gehört. Gestern wurde ein Sprengsatz in einem Quarkbecher von Aldi in Bergen, das ist in Niedersachsen, gefunden. Jürgen Laufer, Sprecher der Polizei in Celle. Was ist denn eigentlich jetzt tatsächlich nach dem Kauf passiert? Zu Hause hatte er dann geöffnet gehabt und stellte dabei fest, dass also die Alu-Schutzfolie entfernt war, sodass er also im Becher dann einen für ihn entsprechend verdächtigen Gegenstand gesehen hat. Nachdem also feststand, dass also es sich hierbei vermutlich um ein explosives Mittel handelt, waren Experten des Landeskriminalamtes aus Hannover vor Ort. Die haben also im Haus des Käufers dann dieses Teil untersucht und während sie Informationen über das Innenleben mittels eines Röntgenapparates erlangen wollten, ist dann um 19.36 Uhr dieses Teil explodiert. Natürlich eine wichtige Frage, kann uns das jetzt hier auch in Bayern blühen? Also ich muss dazu leider sagen, theoretisch natürlich ja. Wir hatten zwar bisher erst Anschläge, einen in Thüringen, einen in Sachsen-Anhalt, sowie jetzt zwei hier in Niedersachsen. Allerdings kann man daraus natürlich nicht entnehmen, dass es sich möglicherweise nur auf den norddeutschen Raum bezieht. Zumal auch unter der Überlegung, dass also eine Forderung von mehreren Millionen Mark im Raum steht. Mhm. Soweit Jürgen Laufer von der Polizei in Celle. Wir haben uns natürlich auch in München bei den Aldi-Kunden umgehört, ob sie jetzt tatsächlich Angst vor Bomben haben. Herrgott, das Leben ist ein einziges Risiko und dann dürften sie überhaupt nirgends mehr hingehen. Das ist mit den Banken so, das ist eigentlich mit allem so. Ich kann mir nicht vorstellen, dass was passieren kann. Aber wenn was passiert, kann es überall passieren. Und irgendwann ist immer Schluss. Und wenn ich dann gerade in das reinkomme, habe ich Pech gehabt. Angenehm ist es auf keinen Fall, dass man da keinen Einhalt gebieten kann. Also das verstehe ich einfach nicht. Man kann sich nicht das ganze Leben ängstigen. Ich lasse mir nicht Angst machen, durch irgendeine Weise. Nein, ich habe keinen Joghurt gekauft, weil Joghurt vom Aldi ist bei uns kein Mensch. Safttüten habe ich auch nicht gekauft. Ich sage, das ist eigentlich Vorsehung. Wenn du dran bist, dann bist halt dran. Und da kannst du nichts machen. Also da mache ich mir wirklich keine Gedanken drum. Also bange ist mir da schon. Hey, bye. Bayern Radiodienst, der schnellste Verkehrsservice. Mit einer ganzen Menge Meldungen. A3 Frankfurt Richtung Nürnberg zwischen Schlüsselfeld und Höchstadt Nord. Die Unfallstelle ist geräumt. In München, Augsburg zwischen Limesstraße und Germering sind wegen der Entschärfung einer Fliegerbombe total gesperrt. Da haben wir sie wieder. Deshalb kommt es auch bei der S5 in München zu Verspätungen und Fahrplanänderungen. Und B289 Schwarzenbach-Saale, Münchberg zwischen Solbitz und Weißdorf ist die Fahrbahn durch einen umgestürzten LKW total blockiert. Das Wetter, dichte Wolken und örtlich noch etwas Regen, bei höchstens 12 bis 16 Grad, so sieht's aus. Ich kann's nicht ändern, nur bei ein paar Sonnenstrahlen wird es vereinzelt etwas wärmer werden. Morgen vor allem südlich des Mains recht sonnig, bei 22 bis 27 Grad. Abends Richtung Hessen und um die Alpen gibt es die ersten Gewitter, am Samstag im Südosten anfangs Sonne. Dann Schauer und Gewitter und dann leider die schlechte Meldung an Pfingsten. Kühl mit Schauern und nur vorübergehend kommt mal die Sonne raus. Das Wirtschaftstelegramm um halb. Gestern hat es die Oldenburgische Landesbank erwischt. Steuerfahnder durch... Kann ich auch singen. Heike Makatsch war das. Stand by Your Man, der Titelsong aus dem Film Männerpension. Hast du den Film gesehen? Nee. Muss gut gewesen sein. Ja? Ich habe ihn auch nicht gehört. Ja, muss trotzdem klasse gewesen Besser sein. Ist immer nicht. Deutschland, Republik der leeren Kassen. Weigel hat nichts, die Kommunen haben überhaupt nichts. Gott sei Dank gibt es findige Steuerstrategen, die doch noch Mittel und Wege finden, die maroden Staatsfinanzen aufzupeppen. Jetzt sind die Dauercamper dran. In Nordrhein-Westfalen sollen sie eine Extrasteuer zahlen. Ein Modell, das auch in Bayern Schule machen könnte, denn schließlich, Politiker sind selten Camper. Gewinnen Sie den knallgelben Libella Motorroller mit Beiwagen. Ein irres Gespann. Gleich 069 1917 anrufen und gewinnen. Also 069 1917. 7 Todsünden. 7 Wege zu sterben, 7 Wege zu töten. Brad Pitt und Morgan Freeman im Thriller des Jahres. 7. Jetzt auf Video. So etwas haben Sie noch nicht gesehen. Holen Sie sich den Film 7 in einer der 700 Filialen des deutschen Videorings. 7. So etwas haben Sie noch nicht gesehen. 13.55 Uhr. Stefan, woran soll ich dich erinnern? Ich darf in keinem Fall die erste Zahl von dem Supercode vergessen. Siehst du? Die gibt's in knapp 5 Minuten dann. Und für alle, die es nicht wissen, so funktioniert's. Immer vor 14 Uhr, kurz vor 15 Uhr, kurz vor 16 Uhr und kurz vor 17 Uhr bekommen Sie die Zahlen für unseren Supercode. Diese Zahlen sind eine Telefonnummer. Ja, wobei die Vorwahl ganz zum Schluss kommt. Richtig. Und wenn Sie dann alle zusammen haben plus Vorwahl, rufen Sie an und der 10. gewinnt einen Compact PC. Täglich. Die A96 München in Richtung Lindau ist zwischen Gräfelfing und Unterpfaffenhofen Germering und die B2 ebenfalls München in Richtung Augsburg zwischen Limesstraße und Germering wegen der Entschärfung einer Fliegerbombe total gesperrt. Deshalb kommt es auch bei der S5 in München zu Verspätungen und Fahrplanänderungen. B289 Schwarzenbach-Saale in Richtung Münchberg zwischen Solbitz und Weißdorf ist die Fahrbahn durch einen umgestürzten LKW total blockiert. Auf der B304 Traunstein in Richtung Altenmarkt zwischen Matzing und St. Georgen ist die Fahrbahn wegen umherliegenden Betonteilen total gesperrt. Auch was Schönes. Und die Staatsstraße Geisel-Höring ist zwischen Sünching und Geisel-Höring aufgrund eines Pilgerzuges gesperrt. Wir empfehlen diesen Bereich großräumig zu umfahren. Hier steht zu umgaren. Aber wenn Sie Kochtopf dabei haben, können Sie den auch umgaren. Das können Sie mal probieren. Ich denke mal, das soll umfahren heißen. Eine Meldung aus dem Service 700. Verkehrsmelder 1479 meldet A9 Berlin in Richtung Nürnberg zwischen Rudolfstein und Hof. 3 Kilometer Stau. Jede Menge los. Wo es geht, wünschen wir gute Fahrt. Die Musikbox mit Gabi Fischer und Stefan Ofirowski. Raten Sie mal, wer die Telefonnummer sagen wird. Genau, eben nicht. Ich sage jetzt einfach mal, Sie können anrufen. Wenn Sie Lust haben, dann können Sie einen schönen Wunsch hier loswerden. Und Sie bekommen einen Musikwunsch erfüllt, wenn Sie folgende Nummer wählen. Er weiß es nicht. 089-99-277-77. Jawohl. So. Los geht's mit Love and Pride, King. Hits hören. Ja, jetzt eine kleine Erklärung. Wir haben hier einen Computer, da sind auch Musiktitel drin. Und was macht ein Computer, wenn er voll ist oder wenn er da spielt nichts ab, würde ich mal so sagen. Und ich könnte an dieser Stelle doch nochmal die Nummer sagen, die Wunschtelefonnummer. Mama, ich hätte jetzt 089-99-277-77. So, ich habe ihn hier überredet, seine Bits und Bytes dann doch für uns einzusetzen. Jetzt hätten wir zunächst mal einen Wunsch. Antenne Bayern Musikbox, hallo. Ja. Jetzt schauen wir mal. Sag du mal hallo, vielleicht klappt es dann. Hallo? Nochmal. Hallo, hier ist die Musik. Hier ist Thomas. Ich grüße alle, die mich kennen müssen. Ich wünsche mir von Michael Jackson Don't Be Curious About Us. Also. Kill me, sue me, everybody do me, kick me, cut me. Faszination on Tour. Das wird ein Sommer. Ja, das ist der gute Laune Top-Hit Macarena von Los del Rio. Und ab jetzt das super Sommerknaller Party-Album Fiesta Macarena von Los del Rio. Das ist die Musikbox am Donnerstag. Sie können uns anrufen, Ihre Musik wünschen unter 089 99 277 77. Ihre Grüße und Ihre Wünsche. Die Musikbox, hallo. Hallo, hier ist Elle und ich wünsche mir von TikTok Funky und grüßen euch damit die Steph und die Mimimo. Ciao. Es sind noch 24 Stunden, dann werde ich dich wiedersehen. 24 lange Stunden, die zu langsam vergehen. Es wird mir heiß und kalt, ich kann schon nichts mehr essen. Das ist mir ja noch nie passiert. Ich kann ihn nicht vergessen. Das Telefon klingelt, mein Herz bleibt stehen. Wie kann mir dieser Typ nur so den Kopf verdrehen? Ich heb ab, es macht Klick. Ich glaub, ich werd verrückt. Ich hab vor lauter Aufregung den falschen Knopf gedrückt. Oh shit, das darf ja wohl nicht wahr sein. Ich hoffe nur, er war es nicht. Wie kann man nur so blöd sein? Diese Augen, dieser Knack, ah, dieser Mund. Aber das alleine ist noch nicht der Grund. Er hat alles, was ich will, und das ist nicht wenig. Und vor allen Dingen ist er nicht dämlich. Er ist süßer als die Polizei erlaubt. Er hat mir die Sinne geraubt. Und jetzt ist er auf seinem Schoß. Und kleine Träume werden groß. Ich fühl mich funky. Ich spür dich ganz tief, ich spür so sanft dieses Gefühl, das ich nicht beschreiben kann. Es ist anders als alles, was ich kenne. Oh Mann, es ist geil mit dir. Oh, ich lass dich nicht mehr weg, du bleibst bei mir. Du hast den Ruf, den ich brauch. Mir wird ganz heiß, so bitte, bitte hör nicht auf. Es dreht sich alles so schön im Kreis. Oh ja, ja, ja, ja, ja, ja. Jetzt sind wir da, wo ich noch niemals war. Es ist nicht dies oder das oder irgendwas. Es ist gut, wie es ist und es macht mir Spaß. Ohne Fleiß kein Preis, denn der Preis ist heiß. Und du bist mein Beweis. Und jetzt ist ich auf seinem Schoß. Und kleine Träume werden groß. Ich fühl mich funky. Ich sitz auf seinem Schoß, ein kleiner Traum wird riesengroß. Ich fühl mich funky. Ah! Ja, ja, ja, ja. Ich fühl mich funky. Ich sitz auf seinem Schoß, ein kleiner Traum wird riesengroß. Ich sitz auf seinem Schoß. Die Musikbox am Donnerstag mit B&D, ein Hit aus den 90ern aus dem Jahr 95. Here I go again. Donnerstag, das Wochenende hat quasi schon begonnen. Pfingstwochenende steht vor der Tür. Da gibt's was Tolles auf die Ohren. Herbert Grönemeyer beispielsweise oder Sting und alle anderen Stars von Rock im Park servieren wir jeweils als Nachschlag. Am Freitag in der Powernacht mit Kati Kleff. Am Samstag in der Danceparty mit Justus Fischer und am Sonntag in der Live-Antenne mit Dirk Rohrbach. Und für alle, die anstelle eine Runde im Stau stehen, ein idyllisches Wochenende vielleicht daheim planen, wir machen am Sonntag von 11 bis 15 Uhr eine musikalische Reise rund um die Welt. Antenne Bayern, so klingt der Globus. Badesalz, Otto, die Feuchtgobers und Konsorten gehen Ihnen am Pfingstmontag mächtig auf den Lachsack. Stefan Ofirowski, ja. Juhu, guter Mann, präsentiert das Comedy-Wunschkonzert von 15 bis 18 Uhr. Ihren Lieblingslacher können Sie sich ganz einfach unter 089 99 277 77 bestellen. Und noch ein Tee und noch ein Ei und einen netten Gast. Jetzt möchte ich aber auch jubeln. Das Feiertagsfrühstück am Montag von 9 bis 11. Schade. Frisch auf den Tisch mit Bruno Jonas. Edge. Und mit Gabi Fischer. Antenne Bayern, Radiodienst. Der schnellste Verkehrsservice. Jetzt mal zusammenreißen hier. Das Ganze um 14.32 Uhr. Mit einer ganzen Reihe von Meldungen dieser Verkehrsservice. A3 Frankfurt in Richtung Würzburg zwischen Hößbach und Bessenbach. Unfall, die rechte Spur ist gesperrt. Es kommt zu Behinderungen. A3 Würzburg in Richtung Frankfurt zwischen Bessenbach und Aschaffenburg Ost. Eine Baustelle, 10 Kilometer Stau. A8 München in Richtung Stuttgart zwischen Dasing und Augsburg West. Baustelle und Unfall, die rechte Spur ist gesperrt. 3 Kilometer Stau. A9 Nürnberg in Richtung Berlin zwischen Münchberg Nord und Hof West. Tagesbaustelle, 1 Kilometer Stau. Die A96 München in Richtung Lindau zwischen Gräfelfing und Unterpfaffenhofen-Germering und die B2 München in Richtung Augsburg zwischen Limesstraße und Germering sind wegen der Entschärfung einer Fliegerbombe total gesperrt. Deshalb kommt es auch bei der S5 in München zu Verspätungen und Fahrplanänderungen. B289 Schwarzenbach-Saale in Richtung Münchberg zwischen Solbitz und Weißdorf ist die Fahrbahn durch einen umgestürzten LKW total blockiert. Es kommt zu Behinderungen. Auf der B304 Traunstein in Richtung Altenmark zwischen Matzing und St. Georgen ist die Fahrbahn wegen umherliegenden Betonteilen total gesperrt. Es kommt ebenfalls zu Behinderungen. Und B310 Fonten Füssen in Richtung Süden vor Füssen. Hohes Verkehrsaufkommen. Derzeit 5 Kilometer Stau. Wahnsinn, was da los ist auf den Straßen. Alle jetzt schon unterwegs. Das Wetter. Dichte Wolken und örtlich noch etwas Regen bei höchstens 12 bis 16 Grad. Nur bei ein paar Sonnenstrahlen vereinzelt dann ein bisschen wärmer. Morgen vor allem südlich des Mains recht sonnig bei 22 bis 27 Grad. Da findet der Frühling dann statt. Dann ist er wieder vorbei. Abends Richtung Hessen und um die Alpen erste Gewitter. Am Samstag dann im Südosten anfangs Sonne, dann Schauer und Gewitter und an Pfingsten kühl mit Schauern und nur vorübergehend Sonne. Das Veranstaltungstelegramm um 12:30. Das Pfingstwochenende steht vor der Tür. Wenn Sie noch nichts vorhaben sollten, dann kommen Sie doch einfach auf das große Trucker-Festival in Geiselwind. Bei Tonis Rasthof ist jede Menge geboten und am Samstag und am Sonntag haben Sie die Gelegenheit, unsere Angelika Demmerschmidt mal persönlich kennenzulernen. Das lohnt sich. Wenn Sie so richtig auf Jazz stehen, dann gehen Sie doch heute ins Kabarettl im Isartal in München-Sendling. Dort spielt heute ab 20.30 Uhr die Veterinary Street Jazz Band. Traditionellen Jazz, wie er im New Orleans der 20er Jahre zu Hause war. Der Knoten in der Zunge, nicht wahr? Und auch in Franken gibt es heute Jazz vom Feinsten. Im Kramer 15 in Nürnberg laden Markus Schlesack, Klaus Vanino und Horst Feigle zu einer Session. Beginn ist um 21 Uhr. Die Musikbox gibt's gleich mit Joe Cocker. For all the wrong that you made right, for every dream you made come true, for all the love I found in you, I'll be forever thankful, baby. You're the one who held me up, never let me fall. You're the one who saw me through, through it all. You were my strength when I was weak. tolle Nummer von Celine Dion in der Musikbox. Because You Love Me heißt das Ding. Service 700. Eine Verkehrsmeldung von unserem Verkehrsmelder. Hallo, hier ist Verkehrsmelder 1262. Martin Halwinger, bin zurzeit unterwegs auf der A9 Berlin Richtung Nürnberg. Zwischen den Anschlussstellen Lobenstein und Hirschberg circa 4 Kilometer Stau aufgrund einer Baustelle. Allen anderen weiterhin gute Fahrt. Was ist denn da los heute? Die sind schon alle unterwegs in die Pfingstferien. Ja, genau so ist es. Ach, wir müssen uns jetzt auch vom Acker machen, Steff. Also wer im Stau steht, nicht nerven lassen. Geht auch wieder vorbei. Album Golden Heart. Mark Knopfler, Golden Heart, jetzt überall. Hier ist die Musikbox, hallo. Hallo, hier ist Sabine. Ich wünsche mir das Lied No Woman, No Cry von Bob Marley und möchte noch grüßen Sonja, Caro, Judith, Brigitte, Nicole, die Klasse 8D aus der Maria-Wart-Schule in Eichstätt und alle, die mich kennen. Keine Frau, kein Geschrei, finde ich irgendwie gut. Stefan. Ja, du wolltest zu meiner blöden Bemerkung noch was sagen, glaube ich. Ich glaube, da hast du was missverstanden. Aber es ist schon klar, wenn man nicht Englisch so richtig auslegen kann, gell, dann ist es schon schwer. Ah. Zum Schluss von unserer Musikbox noch ein netter Wunsch, und zwar von Lindner Lichtteam aus Bamberg. Die grüßen die Doris Stecklum. Doris hat heute Geburtstag und wird 59 Jahre jung. Alles Gute auch von uns. Herzlichen Glückwunsch von Antenne. Auch von Paul Johannes Baumgartner, der zwar nicht weiß, wovon wir jetzt reden, aber der in 3 Minuten hier Servus Bayern moderieren wird. Das war nicht zu verhindern. Mit Deo. Das war's von der Musikbox. Hier ist Freddy. Love